Zhang Guo hat einige YouTube-Kanäle abonniert, um sein Deutsch nicht zu vergessen. Man kann nicht nur YouTube-Kanäle abonnieren, sondern auch Zeitungen oder Zeitschriften. Wenn Sie eine Zeitung abonnieren, dann bestellen Sie sie für längere Zeit nach Hause. Vorsicht! Das Wort abonnieren schreibt man mit einem B und zwei N. Das Substantiv zu abonnieren ist das Abonnement. Oft wird auch die Kurzform Abo benutzt. Gestern habe ich ein Zeitungsabonnement abgeschlossen. Beim Wort Abonnement kann man gut hören, dass es aus dem Französischen kommt. Eine Person mit einem Abonnement nennt man Abonnent. Viele Zeitschriften kosten für Abonnenten weniger als im Geschäft. Jetzt können Sie die Wörter noch einmal üben. Hören Sie die Sätze und ergänzen Sie das passende Wort nach dem Signal. Danach hören Sie die Lösung. Ich möchte die Filme von diesem YouTuber nicht mehr verpassen. Ich glaube, ich sollte seinen Kanal abonnieren. Ich bekomme von der Zeitung einen Grill als Geschenk, denn ich bin schon seit 5 Jahren. Abonnent. Ich weiß ein gutes Geburtstagsgeschenk für Marlene. Sie liest doch so gerne diese Gartenzeitschrift. Schenken wir ihr doch ein Abonnement. Oder Abo.